Abschnitt 5 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Begegnung. War wohl ein Prinzesschen aus Morgenland, die hatte nachtschwarze Locken. Und als ich sie einst am Wege fand, da stand ich zu Tode erschrocken. Sie hatte die gleichen Augen wie du, dieselben, ruhelosen. Auf ihren Wangen brannten im Nu zwei dunkle Purpurrosen. Sie trug ein blütenweißes Gewand und sang aus jauchzender Kehle, und ihre zarte Lilienhand hielt meine zuckende Seele. Ende von Begegnung.